Eine Zeit lang will sich jetzt kaum mehr ein Knecht oder eine Magd bei mächtigen Wurach verdingen, denn es heißt viel, sich für den möglichen Angriff von einer, die aus der Welt des Benehmens ausgeschert ist, zu wappnen. Die Schwestern legen alle spitzen Messer in eine verschließbare Lade, die Knechte ihre Äxte oben auf den Schrank in der Tordurchfahrt, wo eine Frau ohne Tritt nicht heranlangt, und in Claras Zimmer schraubt der Vater die Fenstergriffe und die innere Türklinke ab. Während der Nächte verschließt er die Tür eigenhändig von außen. Während der Nächte dreht Clara, die letzte Tochter des Schulzen, manchmal ihren Nachttopf um und beginnt, darauf zu trommeln. Das ist der Schlüssel zum Garten, worauf drei Mädchen warten. Die erste hieß Binka, die zweite hieß Bibel die Binka, die dritte hieß Zick-Zett-Zack, Nobelde Bobelde Bibel die Binka. Da nahm Binka einen Stein und warf Bibel die Binka ans Bein. Da fing Zick-Zett-Zack, Nobelde Bobelde Bibel die Binka bitterlich an zu weinen. Und dann geschieht nichts weiter, als dass Grete und Hedwig und Emma und auch Clara älter werden und ihr Vater alt. Geschieht nichts weiter, als dass in Claras Wald ein Ast von der alten Eiche abbricht, im Gras liegen bleibt und verrottet. Sind alle Dorfbewohner längst daran gewöhnt, dass die Olle Schulzen, wie Clara von den Dorfbewohnern inzwischen genannt wird, manchmal durchs Dorf hinkt, zwei verschiedene Schuhe an den Füßen oder sogar überhaupt nur auf Strümpfen, geht sie bis zum Fleischer, bis zur Schule, bis zur Ziegelei, aber nie weiter. Und wenn man sie fragt, wohin, gibt sie zur Antwort, ich weiß nicht. Vergangenen Handschuh verlor ich meinen Herbst. Ich musste 3 Tage finden, ehe ich ihn suchte. Da kam ich an einem Garten vorbei, da stand ein Herr. An dem Herrn saßen 3 Tische. Da nahm ich meinen Tag ab und sagte, gute Hut, meine Herren. Da lachten die Herren so anzufingen, dass ihnen der Platz bauchte. Das erste Drittel von Claras Wald verkauft der alte Wurach an einen Kaffee- und Teeimporteur aus Frankfurt an der Oder, das zweite Drittel an einen Tuchfabrikanten aus Guben, der seinen Sohn in den Kaufvertrag einsetzt, um dessen Erbteil anzulegen, das dritte Drittel schließlich, das, auf dem die große Eiche steht, verkauft der Wurach einem Berliner Architekten, der bei einem Dampferausflug diesen mit Bäumen und Büschen bestandenen Hang entdeckt hat und dort für sich und seine Verlobte ein Sommerhaus bauen will. Der Schulze kommt erst mit dem Kaffee- und Teeimporteur, dann mit dem Tuchfabrikanten und schließlich mit dem Architekten über so und so viele Quadratmeter ins Gespräch. Zum ersten Mal in seinem Leben misst der Grund nicht in Hufen und Hektar. Zum ersten Mal in seinem Leben spricht er von Parzellen. Mehrere hundert Jahre lang hieß Claras Wald eine Holzung. Alle 30 Jahre wurde rings um die große Eiche alles gefällt und dann wieder aufgeforstet. Jetzt sollen etliche der Bäume, so wie sie da sind, für immer bleiben. Die Verlobte des Architekten sagt, um Schatten zu spenden. Während der Vater über den Preis für das dritte Drittel verhandelt, hinkt Clara, von allen genannt Olle Schulzen, wie immer durchs Dorf, an dem einen Fuß einen Schuh, den anderen Fuß nur bestrumpft, hinkt sie am Fleischer, dann an der Schule vorbei, dann an der Ziegelei und später wieder zurück. Bei Einbruch der Dunkelheit fällt zum ersten Mal Schnee. Der alte Wurach unterschreibt als Verkäufer der 3. Parzelle auf dem Schäferberg im Namen seiner entmündigten Tochter, für den Architekten unterschreibt als neue Eigentümerin dessen junge Verlobte. Emma entdeckt erst am nächsten Tag Claras Spuren im frisch gefallenen Schnee. Bei der öffentlichen Badestelle führen sie geradenwegs ins graue Wasser hinein. Immer abwechselnd ein Schuh, ein Strumpf, ein Schuh, ein Strumpf, ein Schuh. Wenig später wird auch ihr Leichnam gefunden. Am Ufer der Ziegelei hatte sich in den freigespülten Wurzeln einer alten Kiefer verhakt. Der Pfarrer will der Selbstmörderin ein christliches Begräbnis versagen, aber das lässt der Schulze,